Unterm Strich gibt es auf dieser Welt nur zwei Arten von Menschen. Du hast die Schwätzer und die Macher. Die meisten sind bloß Schwätzer. Die können nichts als labern. Aber wenn alles gesagt ist, dann sind es die Macher, die diese Welt verändern. Und wenn sie das tun, verändern sie auch uns, weswegen wir sie nie vergessen. Zu welchen gehörst du? Schwätzt du nur rum? Oder stehst du auf und tust was? Denn eins kannst du mir glauben, alles andere ist gequirlte Scheiße. Für die Gefallenen in Kriegen, für trauernde Väter, für misshandelte, gebrochene Opfer von Serientätern, das ist für stille Engel in Kriegsgebieten, die ihr eigenes Leben leben, um die der anderen zu retten. Für die unsichtbaren Helden, Mörder mit drei Kindern, Supermärkten, Jobsangestellten, die sich hier schütten, die es trotzdem schaffen, ihnen Werte zu speisen, von denen wir etwas lernen können, ohne zu beneiden. Das ist Liebe, Respekt, Hingabe und Opfer, das ist mehr als der Stand auf der Waage vom puren Wörter. Das ist alles, alles, was wir sind. Mit dem, was bleibt uns noch im Weg, wenn der Typ erriegen verschwindet. Ich hab so viel blutiges Leid gesehen. Doch im Endeffekt bleib ich immer noch stehen, denn ich geb die Hoffnung nie auf. Die Schmerzen, die ich singe, dieser Song ist ein Zeichen für die Menschen ohne Stimme. Und wenn du den Mut nicht mehr findest, der Boden sich färbt mit Blut, wenn deine Zukunft verschwindet, weil niemand da draußen an dich glaubt. Und weißt du nicht, dass irgendetwas fehlt, irgendetwas geht. Sind so dunkel wie mein Herz, man, doch ich kann sie nicht wegrauchen. Sie ficken mir den Schädel wie Menschen, die an nichts glauben. Ich bin kopfgefickt vom Saufen, kopfgefickt vom Elend, in dem dich Freunde in einem Zug verraten und von Ehre reden. Ich folg den Lockruf der Chimären bei Nacht, denn aus der staubigen Tränen hat mir der Tag nie mehr als Leid gebracht. Und ja, es ist ein Kampf, in dem du fällst, wenn du den Falschen hier die Flügel zu deiner Seele verschenkst. Dicker, glaub mir, am Ende gucken sie nur auf sich selbst. Mein Herz ist heute ein Fels, ein Schatten seiner selbst. There's a war going on outside und jeder pisst auf dich das Leben. Ist ein Einzelkampf, bitte Bro, vergiss das nicht. Sieh aus dem Fenster, siehst du, was da draußen ist? Tote Träume, das ist, was dich draußen frisst. Pass besser auf, Bruder, denn mit dem Teufel zu tanzen ist wie allein bei Nacht im Hurricane hinausruder. Sie brechen dir die Flügel, aber niemals dein Herz. Devil may cry, Tränen in einem Fels. Nur der Teufel kennt die Wahrheit, draußen zeigt man kein Schmerz. Um zu fliegen, musst du wissen, wie es ist, wenn man fällt. Sie brechen dir die Flügel, keiner kennt dein Herz. Ganz egal, was sie versuchen, sie scheitern an diesem Fels. Der Teufel kennt die Wahrheit, du zeigst nie dein Schmerz. Deine dunkelroten Tränen fließen auch, wenn du dich wehrst. Siedem lat jak młody wilk i mój film się zaczyna. Pamiętam tamte lata jak Anita, moja pierwsza dziewczyna. Pamiętam tamten dzień, godziny żegnania. Wyjeżdżam z płaczem i na zawsze do Niemiec bez zapytania. Mama sama nie wiedziała wtedy jak będzie. Ile łez, ile cierpienia się kryje w mojej legendzie. Do widzenia Okopowa, Kołobrzeg marzenia. Do widzenia pan Mickiewicz, dobranoc, piękne wrażenia. I ja nigdy nie zapomnę moich chłopaków spod DMR-a. Uśmiech wujka Andrzeja, zanim poszedł na zawsze jak Suski Seba do nieba. I jak kolorowy świat to był, jaka była to era. Czarek, pamiętasz jak to było przed blokiem? Wojna, wertepach, wejście z blokiem, ganianie pod płotem. Pamiętasz jakie to piękne życie było bez kłopotów? Jak robiliśmy ognisko u cioci Ali przy bloku. Pamiętasz na to pełny luz, plaża i już disco polo, młody ziomek, pierwszy raz kobiecy blues. Jak co mogłem przyjeżdżałem na ferie, aż ponad 20 lat zmieniło wszystko zupełnie. Dzisiaj prawie już nikogo z dawnych czasów nie widać. I nasza pamięć powoli jak stare zdjęcia zaginę. Zamykam oczy i na moment widzę magię. Może to są tylko słowa, ale zostaną jakby na zawsze tu nieśmiertelni. Może nie spotkamy się już więcej. Okopowa, młode wilki, na zawsze tu nieśmiertelni. Świat nie kręci się bez końca i może zostanie nam tylko melodia. Tylko melodia. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen.